Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar vom Herrn Kim Man-ho mit dem Titel »Woraus kommt der dumme Gehorsam Japans gegenüber den USA?« Der Kommentar hat folgenden Wortlaut. Gegenwärtig treten die Reibereien und Konflikte zwischen den koreanischen Nachbarländern um die Atomfrage der koreanischen Halbinsel zutage und dies wird durch die leichtsinnige Handlung Japans immer schärfer. Sich den Sanktionskampagnen der USA gegen die TVIAKA anschließend, sprach sich Japan für die Verstärkung seiner separaten Anti-Nordkorea-Sanktionen aus und setzte sogar auch die chinesischen Unternehmen auf die Sanktionsliste, was starken Widerstand hervorruft. Am 28. Juli sagte der Sprecher des Außenministeriums Chinas, dass es selbstmörderische Tat sei, wenn Japan einem bestimmten Land folgend sowohl den anderen als auch sich selbst schädige. Die chinesische Seite werde die falsche Handlung Japans nicht akzeptieren und alle Folgen daraus werde die japanische Seite übernehmen. Die Entscheidung Japans war ein Schritt danach, dass die USA im Juni auf die chinesischen Unternehmen die sogenannten zweiten Sanktionen verhängt hatten. Damit verfolgt Japan das Ziel, gemeinsam mit den USA und ihnen gehorchend das internationale Ansehen Chinas als ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu beeinträchtigen. Genau Japan ist das Land, das angesichts der Sache der TVIAKA von der Verantwortung Chinas redet und so wie die USA großen Lärm macht. Japan behauptet, dass bei der verstärkten Bedrängung Nordkoreas China zusätzliche Rolle spielen solle und die Rolle Chinas sehr wichtig sei. So bemüht er sich darum, die chinesisch-japanische diplomatische Arena zu einem Verhandlungsplatz für die Sanktionen gegen die TVIAKA zu machen. Sogar bei der G20-Gipfelkonferenz im Juli in Deutschland verlangte Japan von China, den Erdölexport nach Nordkorea zu beschränken und versuchte so, einen Eindruck zu erwecken, als ob es bei der Angelegenheit der regionalen Sicherheit führendere Rolle als die anderen spiele. Wenn Japan sich außerordentlich aufgeregt mit den brennenden Sachen in der asiatischen Region beschäftigt, so kommt es aus der eigennützigen Absicht, seine Existenz in der Region zu betonen. Für Japan, das sich von der Unehre des besiegten Landes befreien und sich zu einer Militärmacht entwickeln möchte, ist China ein großes Hindernis. Denn dieses Land hat komplizierte bilaterale Probleme wie die Vergangenheitsgeschichte in sich und übt einen starken Einfluss als eine regionale Macht aus. Deswegen mischte sich Japan in die regionalen Fragen wie den Konflikt um das chinesische Südmeer und in die inneren Angelegenheiten Chinas ein, die mit ihm gar nichts zu tun haben und spielt einen Störenfried. Vielleicht träumt Japan, dass gestützt auf die USA zu einem nicht ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrates geworden ist, nun davon, die regionale Macht beiseite zu treiben und anstelle dessen ständiges Mitglied zu werden. Es ist eine Fehlkalkulation zu denken, dass man durch die Beeinträchtigung eines anderen seinen eigenen Dreck verstecken kann. Die unreine Handlung Japans mit dem Willen, durch die Nutzung der unstabilen Lage der Region seinen eigenen Nutzen zu ziehen, wird unberechenbare und kaum erträgliche Gegenmaßnahmen ins Leben rufen.